7. Auf das Wohl anstoßen. Brindar à saúde. Prost. Tchim, tchim. Einfach. Simples. Er, sie hat gesagt. Disse. Einladen. Convidar. Du hast gesagt. Disseste. Bekommen. Receber. 10. Antworten. Responder.